Dies vereinfachte die Steuererhebung, die Volkszählung, die Enkulturation, kulturelle Einbindung und die Rekrutierung indigener Bevölkerungsgruppen durch Encomiendas, mit denen per königlichem Dekret einer ausgewählten spanischen Elite Sklavenarbeiter zugeteilt wurden. Auf den Philippinen gehörten dazu zentralisierte Cabecera-Ortschaften, die häufig rund um eine Kirche und ein Rathaus errichtet wurden, wobei die Kirche ungeheure Macht besaß, mit der sie über die Arbeitskraft der indigenen Bevölkerung verfügte und sie disziplinierte. Diese Systeme wurden häufig auch von indigenen Alcaldes, Bürgermeistern und Gobernadorcillo, Gouverneuren niedrigen Ranges, genutzt, die damit Einfluss gewinnen wollten. Solche neuen Siedlungsformen, die in Grundriss und Architektur wichtiger Städte wie Wigan und Tal noch heute zu erkennen sind, hatten Auswirkungen auf die Landschaft. Man brauchte Holz für die Bauten. Felder mussten für Tributzahlungen und die größere Stadtbevölkerung intensiver bewirtschaftet werden, und auch die Viehhaltung intensivierte sich. Die europäischen Vorstellungen zur Lebensweise wurden also von der anderen Seite des Globus in die Tropen verpflanzt. Der Bergbau sowie neue Siedlungs- und Organisationsformen hinterließen zwar häufig tiefe Narben in der tropischen Landschaft, zu einem umfassenderen Wandel kam es aber durch die aufgezwungene Plantagenwirtschaft. Die Spanier erkannten, dass man viele wirtschaftlich interessante Nutzpflanzen in ihren neuen tropischen Besitzungen ohne die heimischen Schädlinge produktiver anbauen konnte. Ein herausragendes Beispiel ist das Zuckerrohr, das ursprünglich aus dem tropischen Neuguinea stammt. Schon 1493, bei Kolumbus zweiter Reise nach Amerika, nahmen die Spanier das Zuckerrohr zum Anbau in der Karibik mit, und im 16. Jahrhundert wurde es vielerorts kultiviert, von den Kanarischen Inseln bis nach Mexiko und Mittelamerika. Die Portugiesen hatten das Zuckerrohr zur gleichen Zeit auf den Atlantikinseln Madeira und São Tomé eingeführt, und 1516 brachten sie es an die brasilianische Küste. Dort wurde es unmittelbar auf den früheren Feldern der Indigenen angebaut und wurde zum unheilbringenden Symbol für das, was noch folgen sollte. In diesem frühen Stadium wurde das Zuckerrohr zwar nicht immer in strengen Monokulturen bewirtschaftet, aber es saugte die Nährstoffe aus den Böden und führte zu einer gewaltigen Waldvernichtung, weil man einerseits Platz und andererseits Brennstoff für die Raffination brauchte. Bis 1550 waren die Wälder auf Madeira ruiniert und man musste die Zuckerproduktion aufgeben. Nach Schätzungen des Historikers Jason Moore wurden dabei in wenig mehr als einem Jahrhundert insgesamt 155 Quadratkilometer Wald zerstört. Im 17. Jahrhundert standen die Wälder der Kanarischen Inseln und der brasilianischen Atlantikküste unter ähnlichem Druck. Zu der gleichen übermäßigen Ausbeutung kam es auch durch die von Spanien bevorzugte Viehzucht auf Ranches. Dort hielt man Hunderte oder Tausende von Tieren nicht für die eigene Ernährung, sondern als Gewinnbringer. Solche Formen des Grundbesitzes, der Landnutzung und des von Nachfrage gesteuerten Handelns waren in diesen Landschaften neu und suchen sie noch bis heute heim. Hinzu kam die von Marktkräften getriebene Nutzung wilder Tiere. Vor den tropischen Küsten wurden Meeressäuger gefangen, Ziehbettkatzen wurden wegen ihres Fells und ihrer Duftdrüsen gejagt, und den Papageien stellten europäische Kaufleute wegen ihrer Federn nach.